Hello and good morning. Hallo und guten Morgen. We are in verse 5 in Colossians 4 in the Passion. Wir sind in Kolosser 4 bei Vers 5 in der Passion-Übersetzung. And here's what Paul is telling us. Hier sagt uns Paulus Folgendes. Walk in the wisdom of God as you live before the unbelievers. Wandelt in der Weisheit Gottes, wenn ihr vor den Ungläubigen lebt. I really like this. Das gefällt mir sehr gut. You know, I did a whole series on wisdom in our mentoring. Weißt du, ich habe eine ganze Serie über Weisheit in unserem Mentoring gemacht. Als ich mich damit beschäftigte, war ich erstaunt, wie oft die Bibel darüber spricht. In simple words, wisdom means the right application of knowledge. In einfachen Worten bedeutet Weisheit die richtige Anwendung von Wissen. So, let's look at it from this point of view. Schauen wir uns das einmal aus diesem Blickwinkel an. Every one of us lives before the unbelievers. Jede von uns lebt vor den Augen der Ungläubigen. You know, sometimes I think we're not even aware of how unbelievers watch it. Manchmal, so glaube ich, sind wir uns nicht einmal bewusst, wie sehr uns die Nichtchristen beobachten. But the truth is, all of us interact with unbelievers in one way or the other. Die Wahrheit ist, dass wir alle auf die eine oder andere Weise mit Ungläubigen zu tun haben. So Paul is saying, when you interact with unbelievers, you need to apply the knowledge right. Paulus sagt also, wenn du mit Ungläubigen zu tun hast, musst du dein Wissen richtig anwenden. That's wisdom. Das ist Weisheit. So, what does it help you to know everything about the Bible and about God, but you don't apply it properly before the unbelievers? Was bringt es dir, wenn du alles über die Bibel und Gott weißt, es aber vor den Ungläubigen nicht richtig anwendest? You know, today there are so many people want nothing to do with God because Christians have not walked wisely before the unbelievers. Heute gibt es so viele Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, weil die Christen vor den Ungläubigen nicht weise gewandelt sind. They did not apply the truth that the love of God is put in their hearts by the Holy Spirit. Sie haben die Tatsache, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in die Herzen gelegt wird, nicht beachtet. They use religious language and terms to judge other people. Sie verwenden religiöse Sprache und Ausdrücke, um über andere Menschen zu urteilen. You know, and we have to always remind ourselves. Wir müssen uns immer daran erinnern, that we have to act before the people who don't know God in such a way, dass wir vor den Menschen, die Gott nicht kennen, so handeln, that as we apply all the knowledge we have, we apply it in the correct way. Dass wir all das Wissen, das wir haben, in der richtigen Weise anwenden. For instance, zum Beispiel, here in Brazil, I have learned this by experience. Hier in Brasilien habe ich die Erfahrung gemacht, that many Christians completely close their heart when they know that you're a pastor. Dass viele Christen ihr Herz komplett verschließen, wenn sie wissen, dass man Pastor ist. Because of many negative experiences they've had. Dies aufgrund vieler negativer Erfahrungen, die sie gemacht haben. So never in Brazil do I call myself a pastor. Daher versuche ich nie, mich in Brasilien als Pastor zu bezeichnen. I don't do it before unbelievers. Especially. Vor allem nicht vor Nichtchristen. So, when I meet unbelievers, how do I apply the wisdom? Wenn ich also Ungläubige treffe, wie wende ich die Weisheit an? And I really believe it's God's wisdom for me how to interact with unbelievers. Und ich glaube wirklich, dass es Gottes Weisheit ist, wie ich mit Ungläubigen umgehe. And I've seen so many hearts open. Dabei habe ich gesehen, wie sich so viele Herzen geöffnet haben. Last week I took our son to a theme park. Letzte Woche war ich mit unserem Sohn in einem Freizeitpark. And we were just standing in line. Wir standen in der Schlange. And I began to talk to a guy who was standing also in line. Und ich fing an, mit einem Mann zu sprechen, der ebenfalls in der Schlange stand. And they always ask, where are you from? Die Leute fragen dann immer, woher kommst du? And what do you do in Brazil? Und was machst du in Brasilien? So I could tell them many things because I do many things in Brazil. Da kann ich ihnen viel erzählen, weil ich in Brasilien sehr viel mache. And here is what I tell them every time because I understand that this is God's wisdom before the unbelievers. Und das ist es, was ich ihnen jedes Mal sage, weil ich verstehe, dass dies Gottes Weisheit gegenüber den Ungläubigen ist. I tell them I love this country. Ich sage ihnen, ich liebe dieses Land. And then they say, why would you love to live in Brazil when you could live in Austria and America? Und dann fragen sie, warum liebst du es in Brasilien zu leben, wenn du in Österreich oder Amerika leben könntest? I said, because I live here because of a purpose that God has given me to save the poor children in this nation. Ich antworte, ich lebe hier, weil Gott mir die Aufgabe gegeben hat, die armen Kinder dieser Nation zu retten. Do you know, this opens the heart of the people. Weißt du, das öffnet die Herzen der Menschen. Oh my God, this is amazing. Oh mein Gott, das ist erstaunlich. And I can bring in the message of the kingdom into their hearts. Und ich kann die Botschaft des Reiches Gottes zu ihren Herzen bringen. See, if I would say to them, hey, I'm a preacher, or I'm a pastor, or I'm a minister, it's not wisdom. Schau, wenn ich sagen würde, hey, ich bin ein Prediger, Pastor, ich bin ein Pfarrer, das wäre keine Weisheit. And there are so many opportunities we have when we walk before unbelievers. If we ask the Holy Spirit for wisdom, we will have open hearts. Dabei bieten sich so viele Möglichkeiten, wenn wir mit Nichtchristen zu tun haben. Wenn wir den Heiligen Geist um Weisheit beten, werden wir offene Herzen vorfinden. You know, it doesn't help to have all the knowledge if the hearts of the people are not open for it. Es bringt nichts, alles Wissen zu haben, wenn die Herzen der Menschen dafür nicht offen sind. As we learn to walk in divine wisdom through the Holy Spirit, wenn wir lernen durch den Heiligen Geist in göttlicher Weisheit, before the unbelievers, then the hearts will open much quicker. Vor den Ungläubigen zu wandeln, werden sich ihre Herzen viel schneller öffnen. But look how Paul finishes this sentence. Doch schau dir an, wie Paulus diesen Satz beendet. And make it your duty to make him known. Und macht es euch zur Aufgabe, ihn bekannt zu machen. You know, over and over and over again, I hear people tell me this. Immer und immer wieder sagen mir Menschen Folgendes. Reinhard, it is so hard to share the gospel. How do you do that? Reinhard, es ist so schwer, das Evangelium weiterzugeben. Wie machst du das? Well, one day I will talk some more about it. Eines Tages werde ich mehr darüber sprechen. But basically what we have to understand that yes, we have to make him known through signs, wonders and miracles. I believe that. Grundsätzlich müssen wir Folgendes verstehen. Ja, wir müssen ihn durch Zeichen, Wunder und Wundertaten bekannt machen. Daran glaube ich. But as we learn to walk in wisdom and show true love, that's when we make him really known. Wenn wir aber lernen, in Weisheit zu wandeln und wahre Liebe zu zeigen, dann werden wir ihn wirklich bekannt machen. Think about this. Denk darüber nach. If God is love, wenn Gott Liebe ist, which the Bible says in 1 John 4, wie es die Bibel in 1. Johannes 4 sagt, so God is perfect love. Gott ist also vollkommene Liebe. And here Paul tells us we have to make God known. Und hier sagt Paulus, dass wir Gott bekannt machen müssen. So in reality we have to make perfect love known. Also müssen wir in Wirklichkeit die vollkommene Liebe bekannt machen. If you walk in wisdom, you will make perfect love known to people. Wenn du in Weisheit wandelst, wirst du den Menschen die vollkommene Liebe zeigen. Let's represent him well. Lass uns ihn gut repräsentieren. Make not religion, not our church, not our theology known, but God. Mach nicht die Religion, nicht unsere Gemeinde, nicht unsere Theologie bekannt, sondern Gott. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.